Ich bin nicht gewillt, mich auf eine zweitschwierige Diskussion zu geben. Ordentlicher Schlag in die Schnauze. Ich bin nicht gewillt, mich auf eine solch niedrige Diskussion eben zu geben. Bist ja noch nicht mal in der Lage, eine Grammatik korrekt Artikulation zu überziehen. Wenn ich saufen darf, dann will ich von meinem gesamten Sack auf die Fliegen, echt, ey. Ja, jetzt checkt ihr aber langsam hier.